Erster Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Thessalonich, die mit Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus verbunden ist. Zweiter, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Dritter, wir müssen Gott immer für euch danken, weil euer Glaube so stark wächst und die Liebe, die ihr untereinander teilt, immer größer wird. Vierter, deshalb berichten wir in anderen Gemeinden Gottes Stolz über eure Geduld und euren Glauben, den ihr trotz aller Verfolgungen und Leiden bewahrt. Fünfter, dies ist ein deutliches Zeichen für Gottes gerechtes Urteil, damit ihr für das Reich Gottes würdig erklärt werdet, für das ihr jetzt leidet. Sechster, denn es entspricht Gottes Gerechtigkeit, dass er denen Leid zufügt, die euch jetzt bedrängen und euch das Leben schwer machen. Siebter, euch, die ihr jetzt unter Druck steht, wird er zusammen mit uns Ruhe schenken, sobald der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel erscheint. Achter, er kommt in loderndem Feuer, um diejenigen zu bestrafen, die Gott nicht anerkennen wollen und der Botschaft unseres Herrn Jesus nicht folgen. Neunter, diese Menschen werden die Strafe des ewigen Verderbens erleiden, wodurch sie für immer von der Gegenwart des Herrn und seiner großen Macht getrennt sind. Zehnter, das geschieht an dem Tag, an dem er kommt, um von seinen Heiligen geehrt und von allen Gläubigen bewundert zu werden, weil ihr unserer Botschaft geglaubt habt. Elfter, aus diesem Grund beten wir ständig für euch, damit unser Gott euch eurer Berufung würdig macht und jeden guten Vorsatz sowie eure Taten des Glaubens durch seine Kraft vollendet. Zwölfter, so soll der Name unseres Herrn Jesus durch euch geehrt werden und ihr sollt in ihm geehrt werden, wie es der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht.